Father in heaven, Vater im Himmel, bless these words, segne diese Worte in Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, our new series, Life Together. Unsere neue Serie, das Leben gemeinsam. This follows naturally the series on knowing God. Das folgt also natürlicherweise der Serie Gott erkennen. Jesus came and died. Jesus kam und starb, so that we could have a life together. Damit wir ein Leben gemeinsam führen können. The greatest evidence that we know God. Die größte Tatsache, dass wir Gott kennen or don't know God, oder Gott nicht kennen, is going to be expressed in what we do together. Wird sich dadurch ausdrücken, was wir gemeinsam unternehmen. It will come out, it will show up. Es wird sich zeigen. And the Lord was so confident that in John 13:35. Und der Herr war so selbstsicher darin, dass er gesagt hat in Johannes 12:35, sie werden wissen, dass ihr meine Jünger seid, because you love one another. Weil ihr untereinander Liebe habt. Because of what you do together, they will know that you are my disciples. Wegen dem, was ihr zusammen unternehmt habt, werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. This is how important it is, this theme of life together. Und daher ist dieses Thema, gemeinsam zu leben, so wichtig. It's why Christ died on the cross. Deswegen ist Christus am Kreuz gestorben. To give us this opportunity. Um uns diese Möglichkeit zu geben. Now, knowing God precedes this. Wir wissen, dass Gott dem vorausgeht. Because in verse 34 of John 13. Denn im Vers 34 von Johannes 13. The Lord said, "As I have loved you, love one another." So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr untereinander Liebe haben. It starts with knowing Christ's love. Es beginnt damit, dass man die Liebe Christi selbst kennt. And then it's expressed in our midst. Und dann wird es in unserer Mitte ausgedrückt werden. So what happens in our community, also was in unserer Gemeinschaft so passiert, is going to glorify or not glorify what Christ did on the cross. Wird Gott oder Christus verherrlichen oder eben auch nicht verherrlichen, das was er am Kreuz getan hat. And we find this in Philippians chapter 4. Und wir finden das im Philipper Kapitel 4. For example, there's conflict between two women in the church. Da gibt es zum Beispiel einen Konflikt zwischen zwei Frauen in der Gemeinde. Paul was so grieved by it that he actually mentioned their names. Und Paulus war so traurig darüber, dass er ihre Namen sogar genannt and hat. They are now in the Bible forever. Und jetzt stehen sie in der Bibel bis in alle Ewigkeit. Hi, what's your name in heaven? Okay. Wie heißt du? Just call me Cindy, okay? Nenn mich einfach Cindy. Wait, you're not Sintiki. Moment, du bist doch vielleicht die Sintünche. Yeah, forever and ever I'm Sintiki. Ja, okay, ich gebe es zu, ich bin die Sintüche. And that's Judea over there. It's her fault. Und das ist Evodia da drüben. No, it's your fault. It's your fault. Das ist deine Schuld. Nein, es ist deine Schuld gewesen. And they just keep going. Anyway. Und vielleicht streiten sie dann immer noch. I want you to look at chapter 2. Schaut euch mal Kapitel 2 an. And I've read this verse I think for the last 30 years. Und ich habe diesen Vers schon 30 Jahre and lang gelesen. Never really understood why Paul is using this if. Und habe nie verstanden, warum Paulus immer dieses wenn verwendet. And I thought, is he being sarcastic? What is he saying here? Ich habe mir gedacht, ist er da sarkastisch oder was versucht er and zu I sagen? And I opened up one commentary out of my library yesterday. Und ich habe gestern einen Bibelkommentar aus meiner Bibliothek aufgeschlagen. And he said something that opened the thing up for me. Und er hat etwas geschrieben, das wirklich da Licht hineingebracht hat. And he said something that I had mentioned last week. Und er hat doch etwas erwähnt, das ich letzte Woche schon gesagt habe. And I had said that to know God is to experience God. Ich habe gesagt, Gott zu erkennen bedeutet Gott zu erleben. And in 2 Corinthians 13:5. Und im 2. Korinther 13:5. It's an ever increasing experience with God. Ist es eine Erfahrung, die immer mehr wird, die man mit Gott macht. And let's read this the way it is first, and then we'll insert the word experience. Und wir wollen es jetzt mal so lesen, wie es hier steht, und dann das Wort Erfahrung mit hineinnehmen. Therefore, if there is any encouragement in Christ. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen. If there is any consolation of love. Tröstet ihr euch gegenseitig in der Liebe? If there is any fellowship of the Spirit, seid ihr im Heiligen Geist verbunden? If there is any affection and compassion, gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Make my joy complete by being of the same mind. Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet. Maintaining the same love, einander liebt von ganzem Herzen, united in spirit, zusammenhaltet, intent on one purpose. That's a little funny in the English. I checked the Greek words. And das ist im Englischen ein bisschen eigenartig, aber ich habe es im Griechischen nochmal nachgelesen und es kommt ihm sehr nahe. And what he's basically saying is this. Und was er im Grunde sagt, ist Folgendes. If you have experienced encouragement in Christ, wenn du eine Ermutigung in Christus erlebt hast, if you have experienced the comfort, wenn du erfahren hast einen Trost, if you have experienced the fellowship of the Holy Spirit, wenn du die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erfahren if hast, if you have experienced his affection and compassion, compassion. Wenn du erlebt hast, wie sehr Gott dich liebt und Mitgefühl hat, as an individual, als Einzelperson, then let it show up in the community. Dann lass es doch in deiner Umgebung sichtbar werden. Make my joy full. Mach meine Freude dadurch vollkommen. And let your experience, your personal experience of Christ, manifest itself in the congregation. Und lass deine persönliche Erfahrung mit Christus offenbar werden in der Gemeinschaft. Look at verse 3. Schaut euch mal Vers 3 an. He brings out the most important ingredient. Und bringt hier die wichtigste Zutat. Something that I mentioned in knowing God. Etwas, das ich in der Serie über Gott erkennen schon gesagt habe, nämlich die Demut. I suggested a number of things in the last week. Ich habe einige Dinge vorgeschlagen letzte Woche. Simple faith. Einfachen Glauben. And humility. Und Demut. Some courage. Etwas Mut, focus on the goodness of God, sich konzentrieren auf die Güte Gottes and hide his promises in your heart. Und seine Versprechen im Herzen bewahren. And you know we can see each other, so we don't need faith. I mean, wir können einander sehen, deswegen brauchen wir keinen Glauben. But we sure do need humility. Aber wir brauchen auf jeden Fall Demut. And you see this in verse 3. Und wir sehen das in Vers 3. Do nothing from selfishness. Seid nicht selbstsüchtig. Or empty conceit. Do nothing. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen. But with humility of mind. Sondern seid bescheiden. Regard one another as more important than yourself. Und achtet die anderen höher als euch selbst. Do not merely look out for your own interests. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten. But also on the interests of others. Sondern interessiert euch auch für die anderen. Selfishness is just a killer in any community. Also Selbstsüchtigkeit ist wirklich der Tod für jede Gemeinschaft. It's a direct result. Es ist die direkte Folge. Of not having confidence in the goodness of God. Dass man kein Vertrauen hat in die Güte Gottes. If I'm convinced that God works all things to the good. Wenn ich überzeugt bin, dass Gott alle Dinge zum Guten wirken lässt, I cannot be a selfish person. Dann kann ich keine selbstsüchtige Person sein. If I believe God works all things to the good, wenn ich glaube, dass Gott alles zum Guten wirken lässt, there's no reason for me to manipulate, gibt's für mich keinen Grund zu manipulieren oder eifersüchtig zu sein or fight in the flesh. Oder einfach im Fleisch zu kämpfen für etwas. Because our focus is on God's goodness. Weil unser Augenmerk liegt auf der Güte Gottes. We talked about this in Nehemiah. Im Nehemiah haben wir auch schon mal darüber gesprochen. Nehemiah was so convinced of God's goodness. Nehemiah war so überzeugt von der Güte Gottes. That he could risk being selfless. Dass er es wirklich riskieren konnte, selbstlos zu leben. This is the same thing with us. Und das ist das Gleiche mit uns. And when I'm focused on the Lord. Wenn ich mich auf den Herrn konzentriert I'm habe really pursuing to know him, und dem wirklich nachstrebe, ihn zu erkennen, I'm taking time in simple faith to be with him. Und ich nehme mir diese Zeit im einfachen Glauben, um Zeit mit ihm zu verbringen. And I'm trying to be honest in my humility before him. Und ich versuche wirklich ehrlich zu sein in meiner Demut vor about ihm. My fears, über meine Ängste, about my desires, meine about Wünsche, something I might think weird in me, whatever. Über etwas, was mir vielleicht merkwürdig kommt in meinem Herzen. You can't hide anything, so just open up. Du kannst sowieso nichts verbergen, also öffne dich einfach. And you're before the Lord in humility. Und du bist vor dem Herrn demütig. You're courageously pursuing him. Und wirklich mutig versuchst du ihn also zu erkennen. Seek and ye shall find. Und das heißt, ihr suchet und ihr werdet finden. Ask, it will be given. Bittet und es wird euch gegeben knock, werden. And it will be opened. Klopft an und man wird euch öffnen. It doesn't say stand at the door for an hour and it'll open. Es steht nicht, da steht vor der Tür eine Stunde lang und irgendwann macht man auf. It doesn't open. You gotta knock. Also sie wird sich nicht öffnen, man muss anklopfen. There's gotta be a degree of courage when we pursue God. Es braucht ein gewisses Maß an Mut, wenn man Gott sucht. And being convinced of his goodness. Und wenn man überzeugt ist von seiner Güte. That even when things appear to be against me or whatever. Dass selbst wenn ich denke, dass die Dinge mir gegen also widerstreben gegen mich sind. That God can turn everything. Dass Gott alles wenden kann. And he does. Und tut's auch. And I hide his word in my heart. Und ich halte sein Wort in meinem Herzen verborgen. And I have his promises. Und ich halte an seinen Versprechen so that fest. I'm always motivated by a promise. So dass ich immer durch ein Versprechen Gottes motiviert bin. In my giving, in meinem Geben, in my relationships, in meinen Beziehungen. I'm holding something close. Ich halte etwas fest in meinem Herzen. I'm saying, God, work this in my life. Und ich sage, Gott, bewirke etwas in meinem Leben. And this has to manifest itself in our midst. Und das muss sich einfach in unserer Mitte auch zeigen. And what we have in our midst, we're going to stand before the Lord for. Und was wir hier haben, das mit dem müssen wir dann auch vor Gott stehen. Because Jesus is trusting this here in this room. Denn Jesus vertraut darauf, dass das hier in diesem Raum. And what happens during the week in our small groups and in our families. Und auch das, was während der Woche passiert in unseren Familien, in den Kleingruppen. Whatever we do. Oder was auch immer wir machen während der Woche. To manifest him on earth. Er vertraut darauf, dass das ihn auf die, in dieser Welt offenbar macht. Like he's trusting us. Also er vertraut uns. Our life together. Unser Leben gemeinsam is all he has. Ist alles, was er besitzt. We are in his inheritance. Wir sind sein Erbe. This is what he died for. Dafür ist er gestorben. And this issue of humility before him, und diese and Sache before each other, der Demut vor ihm und auch voreinander, that in our conflicts, dass wir in unseren Konflikten, we're always gonna have conflict, always gonna be conflict of some kind. Es wird immer Konflikte somebody geben. Sat in the chair, I always sat einer sitzt in meinem Platz und ich bin da immer it. Gesessen. I sat in that chair 15 also seit 15 Jahren sitze ich schon an diesem Stuhl und jetzt ist er einfach... Always things, es gibt know, immer irgendetwas. And, in these conflicts, und diese Streitigkeiten, Konflikte. My relationship with the Lord will be revealed. In diesen Konflikten wird meine Beziehung zum Herrn offenbar werden. Because the Lord values humility. Weil der Herr Demut hochschätzt. Can we comprehend that tonight, how much God values humility? Können wir versuchen, das zu verstehen, wie sehr Gott Demut hochhält? I may lose in a situation. Ich mag vielleicht sogar verlieren in einer Situation. I may experience injustice. Vielleicht erlebe ich auch eine Ungerechtigkeit. But as the Lord looks down, he looks for humility. Aber wenn der Herr runterschaut in die Situation, sucht er Demut. Doesn't look who won, who lost. He looks for humility. Er sucht nicht danach, wer hat gewonnen, wer ist der Verlierer, sondern er sucht die Demut. Now Jesus comes into Jerusalem. Jesus zieht in Jerusalem ein. Humble on a donkey. Demütig auf einem Esel. The King of Kings. Der König der Könige, der Herr der Herren, the creator of the universe, der Schöpfer des Universums. Und er kommt, um ein Königreich aufzurichten, ein Königreich des Friedens und des Wohlstandes. Und alle schreien Hosanna. And a few days later, und nur ein paar Tage später they cry, crucify him. Schreien sie, kreuzige ihn. Crucify him, crucify him. Kreuzige ihn. Imagine the Lord, you know, just looking at them as he's there. And man kann sich nicht vorstellen, wie der Herr dann dort steht und what are you saying? Was sagt ihr da? Don't say that. Schreit nicht so. Do you know who I am? Wisst ihr überhaupt, wer ich bin? I'm the King of Kings. Ich bin der König der Könige. I'm the Lord of Lords. Und der Herr der Herren. I created you. Ich habe euch geschaffen. I made your brain. Ich habe euer Gehirn geschaffen. I made your eyes. Und eure Augen. Who do you think formed your ear? Wer glaubt, ihr hat eure Ohren You're geformt? Gonna say this to me? Das wollt ihr mir sagen? And think I'm gonna stand here and take this? Und glaubt, ich werde hier stehen bleiben und das so über mich Michael. Ergehen lassen? Gabriel, Michael, Gabriel, angels of heaven, alle Engel, kill them, tötet sie. We're all looking and all those people like dead. Und alle. Wow, I didn't know he was. Wow. Also wir wussten ja nicht, dass er. He didn't do that. Aber das hat er nicht we gemacht. We would be so grieved. We'd think, oh my goodness. Wir wären so betroffen durch so etwas. He just went right to the cross. Er ist einfach ans Kreuz gegangen. They just nailed him to a cross. Und wir haben ihn da festgenagelt. And we focus on this. Und wir schauen uns das an. We sing about the nails. Und wir singen sogar über diese Nägel. And everything he did here, und alles, was er hier getan hat. 6 hours he hung here, die 6 Stunden, die er hier verbracht after hat. He was beaten and the crown of thorns, nachdem man ihn geschlagen hat und diese Dornenkrone aufgesetzt and he hung hat. There, er da hing. Look what it says in verse 5. Schaut euch mal, was in Vers 5 have this attitude in yourselves. Geht so miteinander um, wie Christus es euch have vorgelebt hat. This attitude in yourself. Diese Einstellung sollen wir in uns tragen. It's not in any of us naturally. Es ist auf natürliche Weise niemandem von it uns gegeben. It comes by focusing on him. Es kommt nur, wenn man sich darauf einlässt. And humility is simply without Christ I can do nothing. Und Demut ist einfach zusammengefasst, ohne Christus kann ich nichts tun. I can't even be humble without him. Ich kann nicht einmal demütig sein ohne ihn. The only thing that humbles me is just looking at his humility. Das Einzige, was mich demütig macht, ist seine Demut anzuschauen. And thinking, I don't have that kind of humility. Und mir zu denken, ich besitze diese Demut nicht. And God says, thank you. That's very humble of you to und say that. Gott sagt, danke, das ist sehr demütig von dir, dass there's du das your beginning sagst. Right there. Genau hier fängt's an. John 15:5. Johannes 15, without Vers 5. Me, you can do nothing. Ohne mich könnt ihr nichts tun. And look what it says here in verse 6. Und schaut euch mal hier in Vers 6 an. We'll just read this through to verse 9. Und wir lesen jetzt bis Vers 9. Who, although he existed in the form of God, obwohl er Gott war, did not regard equality with God a thing to be grasped. Bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. But emptied himself. Er verzichtete auf alles. Taking on the form of a servant, a bondservant. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an. And being made in the likeness of men. Und wurde als Mensch geboren. Being found in appearance as a man. Und als solcher auch erkannt. He humbled himself. Er erniedrigte sich selbst. By becoming obedient to the point of death, even death. On a cross. Und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. For this reason also, deshalb God highly exalted him. Hat Gott ihn in den Himmel gehoben. Does God value humility? Wertschätzt Gott Demut? Absolutely. Natürlich. God values it. And this is something we should keep in mind because this will be manifested in our community. Und das ist etwas, das wir im Gedächtnis behalten müssen, denn das wird sich auch ausdrücken. And whether our community is really a testimony of the life of God. Und ob unsere Gemeinschaft ein wirkliches Zeugnis für das Leben Gottes ist. Do we know him individually? Kennen wir ihn, jeder Einzelne? Have we all experienced the Lord speaking to us in our devotional lives? Haben wir das alle erlebt, dass Gott in unseren Andacht, in unserer stillen Zeit zu uns spricht? Have we been comforted by the Holy Spirit in difficulties? Sind wir getröstet worden vom Heiligen Geist in Schwierigkeiten? Has the Lord given a word in season? Hat der Herr ein Wort gegeben zur rechten Zeit? Did God do a miracle in your finances? Hat Gott vielleicht ein Wunder getan, deine Finanzen betreffend? Did God open a door that no one could open? Hat Gott eine Tür für dich geöffnet, die sonst niemand hätte auftun können? If we have experienced Christ, wenn wir Christus erfahren haben, then bring it into the community. Dann bring es doch in die Gemeinschaft and mit. With oneness of mind, und mit einer Einheit des Geistes and humility and one purpose, und einer Demut und der Einigkeit. Manifest my life, the Lord would say, in your midst. Lass doch mein Leben in eurer Gemeinschaft sichtbar werden. Now, you think of Abraham and Lot, und wir denken vielleicht an Abraham und Lot. The situation in Genesis 13. Und die Situation im 1. Mose Kapitel 13. They were both prospering. Ihnen ging es beiden sehr gut. There was no room now. Es war kein Raum mehr im Land. Their herdsmen were fighting. Die Hirten haben untereinander schon gestritten. Having, you know, and just beating each other up. Und haben sich gegenseitig verdroschen. And then Lot, you know, Abraham said that, you know, the land is too small, let's separate. Und Abraham hat gesagt, das Weideland ist einfach zu klein, wir müssen uns trennen. Now if I was the uncle, jetzt wenn ich der Onkel gewesen I would wäre, say, look, you go this way, I go that way. Dann würde ich sagen, okay, du gehst in diese Richtung, ich ziehe in die I'm andere. Older and I'll decide. Ich bin der Ältere, ich werde entscheiden. But Abraham said, you choose and I'll take what's left over. Aber Abraham hat gesagt, du wähle das Land und ich nehme, was übrig bleibt. So Lot having, you know, this grain of selfishness in him. Und Lot, der scheinbar dieses Körnchen Selbstsucht in sich trug. Instead of doing something godly, like saying thank you, Uncle. Statt dass er etwas Gottähnliches getan hätte und gesagt hätte, danke, Onkel. But I don't trust myself. Aber ich vertraue nicht auf mich selbst. Because I'm selfish. Denn ich weiß, dass ich selbstsüchtig bin. And so please, Uncle, you choose because you're the one who fellowships with God. Und dann bitte, Onkel, wähle doch du zuerst, denn du bist der Gemeinschaft mit Gott hat. Okay, Lot, I would not go towards Sodom because you know what those people are like. Abraham hätte vielleicht gesagt, zieh nicht Richtung Sodom, denn du weißt, wie diese Leute sind. But Lot shows the beautiful watered plains of Sodom. Aber Lot hat eben diese wunderbaren Ebenen, diese grünen Ebenen um Sodom and he ausgesucht. Lost everything. Und er hat alles verloren. And God judged Sodom and Gomorrah. Und Gott hat Sodom und Gomorra he gerichtet. Lost everything he had except his two daughters. Und er hat alles verloren, alles was er je besessen hat, außer seine zwei Töchter. You know, even the clothes on his back were singed, the backside. Sogar seine Kleidung hinten wurde versengt. As he was running from the fire. Als er davon lief vor dem Feuer, vielleicht. He lost everything. Also er hat alles verloren. Lot leaves after he says, I'll take Sodom. Also Lot zieht fort, nachdem er sagt, ich werde das Land um Sodom nehmen. I was just with my uncle Abraham. Und er erzählt dann vielleicht jemand, ich war gerade mit meinem Onkel Abraham unterwegs. He said, you choose. Und er hat gesagt, du darfst aussuchen. So I did. Und das habe ich getan. We got all the watered plains of Sodom. Wir haben all diese riesen bewässerte Ebene vor uns. Good boy, Lot. Super Lot. Yeah, way to step forward. Jawohl, so macht man das. Yeah, way to just live for us. Ja, so macht man yeah, das. You're the man. Du bist der Mann. Yeah, he was the man. Und er war der Mann der Stunde. As soon as he left, Und sobald er fortzog, God said to Abraham, hat Gott zu Abraham gesagt, look around you. Schau dich mal um, Abraham. Look in every direction. Schau in jede Himmelsrichtung. I'm gonna give you everything. Ich werde dir alles geben. See, God values humility. Denn Gott schätzt die Demut. And this is what we see on the cross. We see humility. Und das sehen wir auch am Kreuz. Wir sehen da die Demut. Humility doesn't come from us. I don't have humility. Es kommt nicht aus uns selbst heraus. Ich besitze diese Demut nicht. I have to focus on Christ to get it. Ich muss mich auf Christus konzentrieren, um sie zu erhalten. I'll just close with this thought again. Ich möchte mit einem Gedanken schließen. That selfishness comes because I'm not confident. Dass der Egoismus dann kommt, wenn ich nicht selbstsicher bin. That God is in control. Wenn ich mir nicht sicher bin, dass Gott alles unter Kontrolle hat. When I'm really fellowshipping with the Lord. Wenn ich wirkliche Gemeinschaft mit Gott habe. And I'm spending time alone with him. Und ich Zeit mit ihm alleine verbringe. And you know, if I'm tired and I can't, God understands. Und wenn ich vielleicht müde bin und das wirklich nicht kann, dann versteht das Gott. Just spend a little bit of time. Aber einfach nur ein bisschen Zeit mit ihm when verbringen. You lay your head down on the pillow, just talk to God. Wenn du deinen Kopf aufs Kissen legst, sprich mit Gott. 15 seconds before you fall asleep. Diese 15 Sekunden, bevor du einschläfst. Fellowship with the Lord. Hab diese Gemeinschaft mit ihm. Pour your heart out. Und schütte ihm dein Herz aus. And to the degree that we know him, und zu dem Ausmaß, wie wir Gott kennen, we're gonna be secure. In the conflicts of life. Werden wir auch eine Sicherheit besitzen in den Konflikten, die das Leben bringt. Nothing worse than being affected by another selfish person. Es gibt nichts Schlimmeres, als durch eine andere egoistische Person betroffen zu sein. Selfishness begets selfishness. Denn die Selbstsucht bringt wieder Selbstsucht hervor. Unless you focus on the Lord. Es sei denn, du schaust auf den Herrn. When someone throws an elbow at you, wenn jemand dich mit dem Ellbogen anrempelt, you throw an elbow at them. Dann rempelst du ihn zurück. And you're just like them. Und du bist dann genauso wie der andere. And selfish people in the midst. Und selbstsüchtige Menschen, die John chapter 12 verse 24. Johannes Kapitel 12 Vers 24. Unless a corn of wheat falls to the ground and dies. Es sei denn, dass dieses Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt. It abides alone. Bleibt es alleine. And selfishness will always find itself alone. Und der Selbstsucht wird immer am Schluss alleine übrig bleiben. Because in a community where selflessness is valued, denn in einer Gemeinschaft, wo Selbstlosigkeit hochgehalten wird, when selfishness pops up its head, dann ist es so, dass wenn die Selbstsucht auf einmal aufscheint, it's abhorred. Dann ist man da abgestoßen davon. I remember we did the building project in Krihubergasse. Ich kann mich erinnern, like bei dem 16 years ago. Gebäudeprojekt in der Krihubergasse vor 16 Jahren. And we were just fixing the walls down in the basement. Und wir haben da die Wände gerade renoviert and im Keller. And I went out and bought coffee for everybody and donuts and stuff. Ich bin rausgegangen, habe also Kaffee und Donuts besorgt für alle. Oder Krapfen waren es. And I bought a liter of milk. Und ich habe einen Liter Milch gekauft. I was working in the kitchen area. Und ich habe dort in der Küche gearbeitet. And I noticed this guy walked over to the where the coffee was. Und ich habe bemerkt, wie einer darüber gegangen ist zum Kaffee. And he looked around. Also er hat sich umgesehen. Everybody was working. Alle haben gearbeitet. He didn't know I could see him. Und er wusste nicht, dass ich ihn sehen konnte. And he drank the whole liter of milk. Und er hat den ganzen Liter Milch ausgetrunken. Den ganzen Liter. The whole thing. Den ganzen Liter. Then put it down. Dann hat er ihn wieder hingestellt. And walked away. Und ist weggegangen. And then it was coffee break and I came over and I said. Und dann war die Kaffeepause und ich habe gesagt. Who drank the liter of milk? Wo ist der Liter Milch hin? Wer hat ihn ausgetrunken? I don't know. Keine Ahnung. I said, you know? Weißt du? I don't know. I said, well, do me a favor. Go buy another liter of milk for us, please. Und ich habe gesagt, würdest du uns einen Gefallen tun und noch einen Liter Milch kaufen gehen? I thought, what a selfish guy. Ich habe gedacht, was für ein selbstsüchtiger Mensch. Unadulterated selfishness. Just pure. Also like einfach pure. Purer Egoismus. Just like looks around. Dreht sich noch um. Knows it's for everybody. Weiß, dass dieser Liter für alle da ist. Doesn't care. Ist ihm aber wurscht. Trinkt the whole thing. When we get to heaven, wenn wir in den Himmel kommen, heaven is going to be this unbelievable fellowship. Dann wird der Himmel diese unglaubliche Gemeinschaft sein. Harmony. Diese Harmonie. Do you know what the word death means? Wisst ihr, was das Wort Tod in bedeutet? In the Bible, like Romans 6:23. Also in Römer 6:23. The wages of sin. Der Sünde sollt. The wages of selfishness. Also der Lohn auch der Selbstsucht. Is death. Ist der Tod. Do you know what death is? Und wisst ihr, was Tod ist? It's not annihilation. Das ist nicht eine Auslöschung. It's conscious alienation. Es ist eine bewusste Entfremdung. This is Luke 16, the rich man in hell. Lukas 16, der reiche Mann in der Hölle. He looked across from one side to the other. Er hat von einer Seite zur anderen hinübergeschaut. There was Abraham in paradise. Und dort war Abraham im Paradies. And this man was consciously alienated. Und dieser Mann war bewusst getrennt. There was a fixed gulf between them. Da war so eine festgelegte Barriere zwischen ihnen. This is death. Das bedeutet Tod. And unless a corn of wheat falls to the ground and dies, es sei denn, dass ein Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, to its pride and selfishness, und also stirbt seinem Stolz, stirbt seiner Selbstsucht, it will stirbt, find itself all alone. Wird es am Ende ganz alleine sein. And John 3:16. Johannes 3, Vers 16. For God so loved the world, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, that he sent his only begotten son, dass er seinen einziggeborenen Sohn geschickt hat, that whosoever believes on him, dass wer immer auch an ihn glaubt, would not perish, nicht verloren geht. That means experience eternal conscious alienation. Das bedeutet bewusste ewige Entfremdung. But have eternal life. Sondern dass er das ewige Leben habe. A life together with God and his people. Gemeinsam mit Gott und mit seinem Volk. This is death. Das ist der Tod. And many Christians experience they live in death. Und viele Christen leben im Tod. If they only hid that verse in their heart, wenn sie nur diesen Vers in ihrem Herzen bewahren würden, the wages of selfishness is always death. Der Sünde der Selbst, der Lohn der Selbstsucht ist immer der Tod. You will not disprove this. Man wird das nicht gegenteilig erleben. You cannot be selfish and live in community. Man kann nicht selbstsüchtig leben und gleichzeitig in einer Gemeinschaft leben. The marriage, the family, es wird deine Ehe, es wird die Familie beeinflussen, deine Arbeit, the church, und die Gemeinde. That's death. Das ist der Tod. And you imagine these people who perish. Und stellt euch vor, diese Menschen, die einfach vergehen. And they're in eternal darkness alone forever. Und sie in einer ewigen Finsternis sind für immer. Hello, hello, please forgive me, God. Bitte Gott, vergib mir. Forever. Für immer. Forever, forever and ever. And there we are in eternity with God. Und hier sind wir in der Ewigkeit some mit Gott. 20 billion people. 20 Milliarden Menschen vielleicht. Living in perfect harmony. In perfekter Harmonie with lebend. God in the middle. Mit Gott in unserer Mitte. This unbelievable bliss. Diese unglaubliche nicht auszusprechende Freude. That's what it's all about. Darum geht's. That's eternal life. Das ist das ewige Leben. Life together. Das Leben in Gemeinschaft mit Gott. And so in closing, we have this opportunity, und so haben wir diese Gelegenheit as a community, als Gemeinschaft, to glorify God, um Gott zu verherrlichen, and to glorify what Jesus did on the cross, und das zu verherrlichen, was Christus am Kreuz getan in hat, our life together, in unserem Leben gemeinsam. By valuing humility. Indem wir die Demut hochhalten. Because we know that when God looks down, weil wir wissen, dass wenn Gott herabschaut, he looks for humility. Dann sucht er die Demut. Doesn't matter who wins the fight. Ist egal, wer diesen Kleinkrieg gewinnt. Doesn't matter who's doing what. God looks for humility. Ist egal, wer was macht. Gott sucht God die Demut. Said, okay, little bit of injustice here. Und Gott sagt, okay, ein bisschen Ungerechtigkeit ist hier. Neither of them are humble, so. Aber keiner von ihnen ist demütig. What are you gonna do? Was soll man machen? They're both right. Sie haben beide recht. They're both actually humble. Sie sind eigentlich beide demütig. I'll work it out for both of them. Ich werde es für die beiden aus der Welt this schaffen. Is how God, for this reason, und aus diesem Grund God exalted him to the highest place. Steht, dass Gott ihn, Christus, in den höchsten Himmel for the erhoben reason hat. Of humility. Wegen seiner Demut. So, Father in heaven, Vater im Himmel, I pray tonight and thank you. Ich bete heute Abend und ich danke dir for all of your patience with us, für deine große Geduld, die du mit uns hast, for sending Jesus to earth, dafür, dass du Jesus auf die Erde geschickt hast, 2000 years ago, vor 2000 Jahren, to suffer on a cross, dass er am Kreuz für uns litt. And we want with all our hearts, und wir wollen mit unserem ganzen Herzen to manifest who you are in our midst. Darstellen, wer du bist in unserer Mitte. We want to be a historical church. Wir wollen eine Gemeinde sein, die historische Bedeutung a hat. Church that overcomes. Eine Gemeinde, die überwindet. A humble church. Eine demütige Gemeinde. Focused on you. Die auf dich schaut. Manifesting who you are in our midst. Die darstellt, wer du bist in unserer Mitte. And worshiping you. Die dich anbetet. For all you do for us. Für all die Dinge, die du für uns wirkst. For suffering long with us and für deine Langmut mit uns, für deine Geduld, für deine Freundlichkeit. Lord, we have one opportunity on earth. Herr, wir haben eine Gelegenheit hier auf dieser Erde. You've called us together. Und du hast uns zusammengerufen. We pray that what we've experienced with you, wir beten, dass das, was wir mit dir schon erlebt in haben, private lives, in unserem persönlichen Leben, would find its way into the community. Dass das auch seinen Weg findet in die Gemeinschaft. That when you look down, dass wenn du herabschaust, you have great joy, du große Freude empfindest Lebgasse 34. Über die Lebgasse 34. And Father, we pray for the rest of Austria, Herr, wir beten für den Rest Österreichs, all of our brothers and sisters, für alle unsere Brüder und Schwestern, all the different churches, von all den verschiedenen Gemeinden und Kirchen, that together, Lord, as one body in this country, dass wir zusammen als ein Leib in diesem Land, we would bring glory to your name, dass wir deinem Namen Ehre machen würden. Maybe there's somebody here tonight, vielleicht ist heute Abend jemand hier. And if you died, you don't know where you would go. Und wenn du heute sterben würdest, du wüsstest, du weißt vielleicht nicht, wohin du gehst. Pray with me. Dann bete bitte and mit ask mir. Jesus to come into your life. Und bitte Jesus in dein Leben zu kommen. Say God in heaven. Sag Gott im Himmel. I want to know you. Ich möchte dich kennen. I want to experience you. Ich möchte dich erleben. Touch me. Berühre mich. Speak to me. Und sprich zu mir. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. My selfishness. Meinen Egoismus. Cleanse me. Reinige mich. Come into my life. Komm in mein Leben. Wash me. Wasche mich rein. Through the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu. Receive me as your child. Empfang mich als dein Kind. I pray this. Ich bete darum. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.